schlechte Laune kann jedem mal passieren. Ich hab das auch schon durchgemacht, hab mich gefühlt wie du. Doch Pleiten, Pech und Pannen gehören zum Glück.